Einheit 8. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1. Hören Sie und lesen Sie mit. Der Automechaniker. Der Programmierer. Der Meister. Der Maler. Der Akademiker. Der Ingenieur. Der Monteur. Der Koordinator. Der Konditor. Der Motor. Der Korrespondent. Der Experte. Der Kredit. Das Experiment. Das Prozent. Das Personal. Das Projekt. Das Büro. Das Diplom. Die Fabrik. Die Produktion. Die Qualifikation. Die Industrie. Die Technologie. Die Apotheke. Die Montage. Die Chance. Die Bank.